SWR 2 Hörspiel. Im Schaufenster eines Händlers entdeckt ein älterer Mann ein Kofferradio aus den 50er Jahren der Marke Owl Eyes, Eulenaugen. Vom ersten Moment an ist er davon überzeugt, dass es sich bei dem Radio um genau das Radio handelt, das ihm als Junge im Herbst 1954 in New York hinterlistig entwendet wurde. Wie besessen versucht der Mann nun, den Weg dieses Radios zurückzuverfolgen. So beginnt das Hörspiel Eulenaugen von David Zane Meyrowitz. 1943 in New York geboren, lebt der Autor und Journalist seit 1966 in Europa, derzeit in Avignon und Berlin. David Zane Meyrowitz verfasste bereits über 50 Hörspiele und wurde mit renommierten internationalen Hörspielpreisen ausgezeichnet. Bei Eulenaugen führte er selbst Regie. Es spielen Thilo Brückner, Gisela Trove, Felix von Manteuffel, Katharina Schmalenberg, Leslie Morton und andere. Zum ersten Mal sah ich es im Schaufenster von Radio 8 auf der Zossener Straße in Kreuzberg, direkt um die Ecke meiner Wohnung auf der Nostitzstraße. Ich sage zum ersten Mal, aber ich weiß mit Gewissheit, dass es exakt dasselbe tragbare rote Röhrenradio Zenit Owl Eyes aus dem Jahr 1953 ist, Modellnummer K412R, das ich hatte, als ich 11 war. Nicht das gleiche Modell, nein, genau das gleiche Radio, das ich den ganzen Sommer und Herbst 1954 in New York mit mir herumtrug. Genau das Zenit Owl Eyes Eulenaugen, das mir gestohlen wurde. Ja, und da steht es 54 Jahre später im Schaufenster von Radio Art in Kreuzberg in Berlin, gleich um die Ecke meiner Wohnung auf der Nostitz. Meine Drüsen überschwemmen mein Gehirn mit endlosen Strömen von Adrenalin. Ja, das ist das Eulenaugending. Ja. Das ist ein reiner Mittelwellenempfänger. Gab es in drei Farben. Rot? Das kann sein, ja. Er könnte vielleicht rot gewesen sein. Ja. Gelb. Gelb. Grau. Ja. Und weiß. Mr. Sandman, bring me a dream. Bam, bam, bam, bam. Make him the cutest Clover. Eulenaugen. Hörspiel von David Zane Meyrowitz. Hier kriegen Sie alle Frequenzen auf der Mittelwelle. Hat ein abnehmbares Stromkabel, läuft auch auf Batterie, aber solche Batterien sind heute wahrscheinlich überhaupt nicht mehr zu kriegen. Hier, der Knopf hier, der dient zur Feineinstellung des Senders. Eine Gemeinsamkeit, einige dieser kleinen Zenits. Man nannte es Owl Eyes. Ja, wegen dieser beiden Drehknöpfe in Form von Eulenaugen. Der eine ist für die Lautstärke, der andere für die Sender. An der breitesten Stelle misst es knapp 25 cm. Na, Sie sind ja ein Experte. Ja, das ist immer hinten der Buchstabe. Ach so, das... Das Typ ist immer der gleiche, K412, reiner Mittelwellenempfänger, mit den Ami-Röhren. Eulenaugen. Ich habe sofort erkannt. Sie werden sagen, davon gibt es Hunderte. Ja, aber ich sage Ihnen, ich weiß es instinktiv. Sie werden darauf hinweisen, dass es nicht in New York war, sondern in Berlin und gleich um die Ecke meiner Wohnung. Was für ein Zufall, wer will denn an sowas glauben? Habe ich recht, Professor Panik? Woher wissen Sie denn, was ich denke? Ich antizipiere Sie. Lassen Sie das. Und warum nennen Sie mich ständig Professor Panik? Weil... Als ich voriges Jahr meine erste Bluthochdruckkrise hatte, geriet ich in Panik. Da dachte ich, ich werde krepieren. Ich bekam keine Luft. Mein Herz spielte verrückt. Da sagte ich mir, das bildest du dir nicht ein. Du bist völlig normal. Du brauchst keinen Psychiater. Nur einen Arzt, der was davon versteht und es erklären kann. Und dann fand ich ihn, den Angstkönig von Berlin, Professor Panik. Sie halten mich für verrückt, ne? Warum sollte ich? Weil ich weiß, dass es mein Owl Eyes von 1954 ist. Kids want to earn some money? Bitte Deutsch. Hey Jungs, wollt ihr euch ein Taschengeld verdienen? Wer war das? Keine Ahnung, ein Fremder. Hat uns einfach angesprochen, uns fünf Burschen. Ihr drei kommt mit mir. Wir müssen etwas Glas transportieren. Ihr anderen wartet hier an der Ecke auf uns. Du, gib deinen Freund so lange das Radio. Und das war's. Jeder andere hätte den Trick durchschaut, nur ich nicht. Ich gab das Radio meinem besten Freund Larry und bat ihn, es nicht außer Hand zu geben, gut drauf aufzupassen. Und dann gingen er und noch zwei von uns mit dem Fremden etwas Glas transportieren und wir anderen zwei blieben da und warteten. Aber sie kamen nicht. Natürlich nicht. Wir warteten eine ganze Stunde. Als ich dann nach Hause kam, fragte meine Mutter: Where's your radio? Keine Angst, Ma, Larry hat es. Sie schickte mich zu Larry, um es mir zu holen. Larry sagte, ich gab's Bobby zum Halten. Und Bobby und Dennis gingen mit dem Kerl weg. You three come with und dann me. Sagte der Kerl zu Bobby, er soll's Dennis geben. Und wo war Dennis? Der ging mit dem Kerl etwas Glas transportieren, mit meinem Radio. Und Dennis? Dennis hat mir dann erzählt, der Kerl sagte, er würde es so lange halten, bis ich das Glas geholt hätte. Ja, und dann sah er ihn in die U-Bahn einsteigen mit meinem Auleis unterm Arm. So viel Aufwand für ein wertloses kleines Radio. Ja, genau so war es. Nach 54 Jahren erinnere ich mich noch an jede Einzelheit, jedes Wort, jede Geste, die ganze Demütigung. Im Osten, die Röhren sind ja auch meistens auf der Telefunkmaschine hergestellt worden, hier in Adlershof. Die haben halt billiger gebaut. Heute werden sie in China gemacht, wenn noch welche gemacht werden. Heute steht die Maschine in China. Und eine steht in Russland und in Deutschland werden gar keine Röhren mehr hergestellt. Die zwei Maschinen von Siemens und Telefunken, die haben sie verscherbelt. Ich hatte keinen Platz und wahrscheinlich auch nichts Geld. Das hätte ich mir auch eine gekauft. Um 1950 rum gab es mehrere große Neuerungen bei den Radios. Gläserne Miniaturröhren, die verbrauchten weniger Energie und gaben weniger Hitze ab als ihre Vorgänger, die Oktal und die Loktal. Ja, und dann um die Zeit 1950 rum liefen fast alle Mittelwellenempfänger mit den gleichen Röhren. Ja, ja. 12BE6, 12BA6, 12AV6, 35W4 und 50C5 und 4 Radios mit mehr als 5 Röhren gab es die 12AU6 und die 35C5. Zenit war führend in diesen ersten Geräten. Ja, schon gut. Was wollen Sie denn dafür haben, hä? Sie wollen es kaufen. Na, ich soll den Augen kaufen? Das wäre ja wohl der Gipfel der Ironie. Funktioniert das noch? Dieses Ding? Nee, das ist nur zum Angucken und Bewundern. Das läuft nicht mehr. Ja, das glauben doch nur Sie. Was wollen Sie mir was erzählen über mein Metier? Nee, ich hör zu. Halt! Machen Sie Ihre Atemübungen. Wo haben Sie es her? Warum wollen Sie nicht wissen? Ich will es Ihnen nicht abkaufen, aber ich zahle Ihnen was, wenn Sie mir erzählen, wie es nach Berlin gekommen ist. Woher soll ich denn das wissen? Na, weil Sie es haben. Wieso soll Sie das was angehen? Weil mein Leben davon abhängt. Und vielleicht Ihr Leben auch. Die Russen. Der Flohmarkt am Boxhagener Platz. Sie wollen kaufen? Radio? Nein. Ich will wissen, woher Sie das Gerät hatten, das Sie an Radio Art in der Zossener Straße verkauft haben. Es war ein tragbares Radio aus den 50er Jahren. Ein Zenit Owl Eyes. Eulenaugen. Ja, no. Sie müssen sich daran erinnern, sowas. Ja, bitte sehr. Sowas kriegt man ja nicht jeden Tag in die Hand. Polizei. Nein, nicht Polizei. Nix Polizei, Juwelen. Sicher? Sicher, nix scheiß Polizei. Okay. Gestohlen. Einfach so. Er erzählt mir sogar wo und unter welchen Umständen. Beschreibt mir stolz alle Einzelheiten, als käme er direkt aus einem Dostojewski-Roman. Wie er in einem Altersheim, wo er in der Putztruppe gearbeitet hatte, einen Patienten namens Kabalewski dazu gebracht hatte, das Radio gegen eine Schachtel billiger Zigarren einzutauschen. Wie viel hast du dafür gekriegt? 10 Euro. Bitte, ich verstehe, Deutsch bitte. 10 Euro. Was, 10? 10 Euro für Auleis? Kaputt. Was? Ich wollte 50, na... kaputt. Radio. Also haben Sie nach Kabalewski gesucht? Kabalewski war einen Monat, bevor ich hinkam, an Lungenkrebs gestorben. Oh. Ende der Geschichte. Ja, was wollen Sie? Hier soll mein Herr Kabalewski gewohnt haben. Und mein Großvater. Meine kommunistische Mutter hatte mir oft Fotos aus Parteizeitschriften gezeigt, mit vollbusigen Sowjetfrauen, die Traktoren lenkten oder Sicheln schwangen über üppigen Weizenfeldern, mit Stalin darüber in einem runden Kreis, der wie Gott auf sie herabschaute. Ja, und da... Take my hand, I'm a stranger in paradise. Und da stand sie in der Tür, Alma Kabalewski, rotbackig. Drall und... Augenblick mal, ich dachte, Sie seien auf der Suche nach Eulenaugen. Hören Sie, Ihr Großvater besaß ein tragbares Radio. Ah ja? Ja, und zwar genau das, das ich im Sommer und Herbst 1954 immer bei mir hatte und mit dem ich die ersten Rock'n'Roll-Sender hörte. Und auch die Baseball-Weltmeisterschaften, ja, zwischen den Cleveland Indians und den New York Giants. Es war schon das dritte Spiel und die Giants hatten zwei Spiele Vorsprung. Und ich habe Owl Eyes am Ohr und ich warte mit meinen Freunden auf den Beginn des dritten Spiels. Ja, und da kommt ein Fremder auf uns zu und sagt... You kids wanna earn some money? Und ich wollte eigentlich nicht mitgehen. Aber er sagte, ich sollte doch das Radio Larry geben, der mein bester Freund war. Ja? Und da war ich doch sicher, bei ihm wäre es in Sicherheit. Aber ich folgte nicht meinem Instinkt. Und wie immer, wenn ich nicht meinem Instinkt folge, dann tritt mir das Leben in den Arsch. Atemübungen. Scheiße. Es waren die 50er Jahre. New York. Ich nahm mein Radio in die Schule mit. Die Lehrerin, Mrs. McNabb, sagte, es ist nicht zu breit. Das könntest du in deinen Atombunker mitnehmen. Aha. Ja, ich habe hier ein Handy. Ein Handy? Mit Kabelfernsehen. Man kann CinemaScope-Filme draufladen und man kann es auch als iPod benutzen. Das speichert so bis zu 50.000 Songs. Ja, gleichzeitig ist es eine Digitalkamera. Hey, man kann seine Fotos per E-Mail in die ganze Welt schicken. 10 Sekunden, bevor man sie geknipst hat. Wie viel haben Sie ihr dafür gegeben? 300 Euro. 300 Euro? Und, funktioniert es? Ein bisschen. Kabalewski? Mein Großvater war einer dieser russischen Juden, die während der Brezhnev-Ära ausreisen durften. Und er ging direkt nach Israel. Aber nach 6 Monaten reiste er wieder ab, weil er sich zu sicher fühlte. Zu sicher? Es ist nicht gesund, für Juden in der Mehrheit zu sein, sagte er. Und so tauchte er in Berlin auf? Vor 40 Jahren. Aber er hat nie ein Wort Deutsch gelernt. Wollen Sie mich nicht hineinbitten? Nein. Sie stehen immer noch vor der Tür? Jetzt sagen Sie schon, woher hatte er Owl Eyes? Hatte er was? Eulenaugen, mein tragbares Radio. Dass er bei Leskow, dem Russen vom Flohmarkt, gegen eine Schachtel billiger Zigarren eingetauscht hatte. Hat er es aus Russland mitgebracht? In 70er Jahren ist sowas möglich? Darüber weiß ich gar nichts. Aber Sie haben das Radio gesehen? Ja, kann sein. Ich hab's mal gesehen, aber es funktionierte nicht. Ich wollte in den Müll werfen, aber er sagte nein. Also muss es ihm etwas bedeutet haben. Wenn Sie je unter einem Sowjetregime gelebt hätten, da wüssten Sie, was das heißt, an Sachen zu hängen. Selbst wenn sie wertlos sind, selbst wenn sie nicht funktionieren. War Kabalewski 1954 in New York? Sie sind ja wohl verrückt. Ja, ich weiß. Es gibt tausende dieser Radios und sie wandern über die Flohmärkte der ganzen Welt. Ja. Auf eBay findet man 10 davon, die je nach Zustand zwischen 30 und 500 Dollar kosten. Ja, sie sind nicht selten, nicht mal in Europa. Der Mann von Radio Art auf der Zossener Straße schwört, dass im Laufe der Jahre mindestens 5 davon durch seine Hände gegangen sind. Ja, der findet ihm einen Käufer. Und warum haben Sie es ihm nicht einfach abgekauft und die Geschichte damit erledigt? Ich werde doch nicht etwas kaufen, das mir gehört von Rechts wegen. Die Gerechtigkeit muss es zurück in meine Hände legen. Na, da werden Sie wohl ohne Ihr Eulenaugen leben müssen. Schauen Sie mal, ist sie nicht hinreißend? Sie sollten mir das nicht zeigen. Es macht mich zum Komplizen. Stromversorgung, okay, gut. Koppelkondensatoren, dass das Ding erstmal Strom kriegt. Ja, dann mal horchen, ob es pfeift, raucht oder fietscht. Was? Fietscht oder pfeift oder, oder kracht. Hübsches alte Zenit. Unmöglich, solche Röhren zu finden. Ich will ja keine neuen. Ich will die alten reinigen und wieder zum Laufen bringen. Unmöglich, die sind so alt, dass sie wahrscheinlich splittern und zu Staub zerfallen. Und Batterien werden sie dafür niemals kriegen. Es muss über das Stromnetz laufen, falls es überhaupt ein kleines Wunder wäre. Sie meinen, ich kann es nicht mit auf die Straße nehmen? Sie können das im Internet versuchen. Selbst wenn Sammler noch Batterien von damals haben, sind die längst abgelaufen. Aber so lange ist das doch gar nicht her. Die 50er. Graue Vorzeit. Es muss doch noch irgendjemand geben, der solche alten Batterien verkauft. Haben Sie schon mal bei Radio Art in der Zossener Straße versucht? Stromnetz. So mit rumtragen ist nicht mehr. Man sieht die Leute heute nicht mehr am Wannsee damit. Der ganze Witz ist doch, es mit nach draußen zu nehmen. Auf der Schulter, direkt am Ohr. Dein persönlicher Radiosender und dabei bist du mitten in der Menge. Diese Kinder, die vom Rest der Welt abgeschnitten und wie Elektroden an ihre iPods und Walkmans angeschlossen sind, die ahnen ja gar nicht, was ihnen geht. Ein tragbares Röhrenradio, das nur für dich spielt, aber vor allem in der Nähe hörbar ist. Das ist, als hätte man sein eigenes Wetter direkt über sich. Die Sonne küsst dich, wenn es rund um den Strömen regnet. Wie stolz ging man durch die Straßen mit dem leuchtend roten Plastik-Hauleis auf der Schulter. Mitten im Kalten Krieg. Aus diesen tragbaren Radios würden wir früher oder später die Luftangriffwarnungen hören, bevor die russischen Mix mit ihren Wasserstoffbomben die Bronx erreichten. D-Röhren, Batterieröhren, jederzeit verfügbar, ganze Kiste voll da. Ansonsten, wenn man es in Schuss bringt, muss man halt die Kondensatoren wechseln da drinnen. Die sind 50 Jahre alt, die trocknen aus, dann gehen sie halt nicht mehr, brummt die Kiste. Ich hab die Röhren so gut, ich konnte vom meisten Staub befreit. Da war so ja Sand drin. Da war da Sand drin. Ich hab's immer mit an den Strand genommen. Ja. Man schlenderte damit herum, der Rock'n'Roll-Sender dröhnte überlaut, das Haar bewegte sich wenn. Na, was wir Entenarsch nannten. Auch dazu eine winzige, stramme um die Lenden sitzende Badehose. Eine unfehlbare Methode, Mädchen aufzureißen. Ja, und hat es funktioniert? Für mich nie. Zumindest spielte ihr Radio. Aber immer. Aber jetzt nicht mehr. Es muss... Ich bin kein Wunderheiler. Ja, schließen Sie es an. First, I should like to express my gratitude to the radio and television networks for the opportunities they have given me over the years to bring reports and messages. Es ist Präsident Eisenhower. My special thanks to them for the opportunity. Im September 1954. 3 days from now, after half a century. Und das soll ich Ihnen glauben? Ich erwarte keinen Glauben. Drum habe ich Sie ja mitgebracht. Hören Sie doch einfach zu. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen das Ding nicht in mein Büro bringen. Also, das verstehe ich jetzt nicht. Vor 2 Stunden war es kristallklar, wie neu. Der Typ, der es repariert hat, hat es auch gehört. Und auf Englisch. Mitten in Berlin. Nur Programme von 1954. Nachrichten, Musik, sämtliche New Yorker Radiosender. Sogar die Moondog-Rissenden Duschstunde, die ich jede Nacht hörte. Haben Sie heute schon Ihre Atemübungen gemacht? Ach, gehen Sie mir nicht auf die Eier. Ich bezahle Sie nicht, damit Sie mich wie verwecktes Gemüse behandeln. Ich ging zu Professor Panik, weil ich eines Tages feststellte, dass ich nicht da war. Es ging wie auf Watte auf der Straße. Mein Körper war immer ein paar Schritte voraus und ich immer ein paar Schritte hinterher, wie in einem Traum. Nur, dass ich hellwach war. Ja, und wenn ich meinen Kopf auf das Kissen drückte, war es, als ob ein elektrischer Heizstrahler eingeschaltet würde. Mein Kopf kocht, aber da ist kein bisschen Fieber. Na, alle diese Symptome könnten ein Zeichen für einen mentalen Zusammenbruch sein, aber ich war in meinem ganzen Leben noch nicht so klar. Sie haben einfach Angst, die Kontrolle zu verlieren. Sagen Sie. Weil Sie, soweit ich das beurteilen kann, in Ihrem Leben immer alles kontrolliert haben. Jede Bewegung, jede Nuance, sogar jedes Versagen. Und nun ergreift Ihr Körper seine eigenen Maßnahmen und Sie haben Mühe mitzuhalten. Ja, so gerate ich in Panik. Es dauert nur eine Minute, ein paar Sekunden. Ich kann damit umgehen, ich kann meinen Puls wieder herunterholen von 200 auf 70. Ich kann es allein durch puren Willen. Und mit Ihren Atemübungen. Oh no. Hi, der alte Radioonkel ist wieder da. Ich bin nur gekommen, um ein bisschen hier in Ihrem Haus vorumzustehen. Ich mag dieses Vorzimmer ohne Glühbirne hier inzwischen. Ja, und sogar die 6 Etagen und den Fahrstuhl steige ich gern zu Ihnen herauf. Selbst das abgeschaffte Linoleum hier hat seinen Charme. Versuchen Sie bloß nicht mehr, das Handy zurückzuverkaufen. Nein, vergessen wir das. Dafür bin ich hier. Was sonst? Sex? Sie glauben doch nicht etwa, ich hätte Interesse an so einem alten Knacker. Gewiss nicht. Wer würde denn sowas glauben, wie Sie ganz richtig sagen? Also, was wollen Sie? Ich will, dass Sie mir erzählen, woher Ihr Großvater mein Radio hatte. Hallo, ich habe Ihnen doch gesagt... Ich weiß, aber da ist ein kleines Problem mit dem, was Sie mir das letzte Mal gesagt haben. Ich glaube Ihnen nicht. Ich begreif's nicht. Sie haben Ihr Radio. Oder was Sie für Ihr Radio halten. Was wollen Sie denn sonst noch? Das Radio ist mir geklaut worden, als ich noch ein Kind war. Ich muss den Typen finden, der das getan hat. Als Sie ein Kind waren, da war das Radio noch gar nicht erfunden. Was? Ich wollte Ihnen nur noch sagen, dass ich meinen Schlafsack dabei habe. Ich werde die ganze Nacht hier vor Ihrer Tür sein und morgen in der Früh bis zu den Osterfeiertagen und weit über Halloween hinaus. Ich habe sogar ein paar Butterbrote dabei und Bier. Ja, gute Nacht. Schlafen Sie gut. Martin Blocks Make-Believe Ballroom. Nie davon gehört. Habe ich jeden Samstag in der Früh gehört. Da waren Sie noch nicht geboren. Hat das Ding keine Fernbedienung? Ein Röhrenradio? Nein. Wie kann es dann spielen? Nun, um die Wahrheit zu sagen, man benutzt die Finger. Man berührt es, drückt auf Knöpfe, dreht an Drehknöpfen. Wozu die ganze Mühe? Tatsache ist, dass es nicht mal mehr Batterien hat. Wieso funktioniert es dann hier im Flur? Keine Ahnung. Ich habe es nicht mal eingeschaltet. Ich bin in meinem Schlafsack hier aufgewacht und es spielte Make-Believe Ballroom. Und das heißt, es muss Samstagmorgen sein. Ja, hören Sie mal, das ist die neue Nummer 1 in der New Yorker Hitparade. Ah ja. Wird Ihnen nicht langweilig hier im Hausflur? Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Wissen Sie, es erinnert mich an diese Zeit in den Mietshäusern in der Bronx, wo wir damals wohnten. Da redeten die Frauen vor der Wohnungstür miteinander. Sie hätten sich nie in die Wohnung eingeladen. Manchmal dauerte das den ganzen Nachmittag. Wenn ich Baseball spielen ging und nach Stunden wiederkam, da standen meine Mutter und die Nachbarin von gegenüber noch immer 2 Meter voneinander und plauderten über nichts. Fallari, fallra, fallari, fallra, fallai, fallra, fallra. Okay, mein Großvater, der bekam das Radio in Berlin. Aber wie es in die DDR gekommen war, weiß ich nicht. Solche Sachen waren nicht erlaubt. Einer von der Nomenklatura muss es für seine Kinder mitgebracht haben. Die hatten sowas in ihrem ganzen Leben noch nicht gesehen. Es gab doch nur so eine riesigen Radios, die auf dem Boden standen und Brezhnevs Reden rausbellten. Aber ein Radio mit Batterien, das man mit raus auf die Straße nehmen und in aller Öffentlichkeit spielen lassen konnte, das wäre ja kriminell gewesen. Ihr drei kommt mit mir. Wir müssen etwas Glas transportieren. Ihr anderen wartet ja an der Ecke auf uns. Du, gib deinen Freund so lange das Radio. Wer auch immer dieser Mann war... Ist! Na gut, dem Argument zuliebe sagen wir ist. Sie waren 11, er muss mindestens, sagen wir, 25 gewesen sein. Falls er heute noch irgendwo in der Welt am Leben ist, ein riesiges Falls, dann geht er auf die 80. Nehmen wir also an... Dem Argument zuliebe... ...dass er noch lebt und auffindbar ist, irgendwo in der weiten Welt. Und unterstellen wir mal, dass sich das Radio als dasjenige herausstellt, das Sie in der Bronx verloren haben. Und das durch ein Wunder den Weg nach Kreuzberg gefunden hat, wo Sie zufällig wohnen, 50 Jahre später. Wie wollen Sie denn beweisen, dass er es war? Wollen Sie ihn festnehmen lassen? Es gibt Verjährungsfristen, verstehen Sie? Was würden Sie denn tun, wenn Sie, Wunder aller Wunder, den Mann ausfindig machten? Hören Sie. Letzte Woche haben Sie gesagt... Mein Großvater, der bekam das Radio in Berlin. Aber wie es in die DDR gekommen war, weiß ich nicht. Solche Sachen waren nicht erlaubt. Einer von der Nomenklatura muss es für seine Kinder mitgebracht haben. Und? Wer war das? Wer war wer? Der Nomenklaturnik. Sie haben 30 Sekunden und 25 Wörter oder weniger. Und die einzigen drei Wörter, die verboten sind, lauten erstens ich, zweitens weiß, drittens nichts. Ich zähle jetzt die Sekunden auf meinem neuen Handy, das mir auf die halbe Sekunde genau die Zeit zeigt, in jedem afrikanischen Dorf, sei es auf der Landkarte oder nicht. Noch 12 Sekunden! Versuchen Sie es bei der scharlachroten Kaiserin. Scharlachrote Kaiserin? Wer ist das? Eine amerikanische Kommunistin, die in der DDR ein- und ausging, wie es ihr gefiel. Sie war reich und man nannte sie die scharlachrote Kaiserin. Ich glaube ja nicht, dass sie eine Kaiserin war, aber ach, alle kannten sie unter diesem Namen und irgendwann war sie Kabalewskis Geliebte. Wann? Na, in den 60ern. Wo ist sie? Ja, weiß der Teufel. Wer noch? Wer noch, was? Weiß etwas. Ja, sag schon, was soll ich mir sagen, du? Du sollst mir sagen, wo ich... Ja, die Bichers, mir schlug ab. Was? Ich wüsste euch nicht immer. Ich rufe Polizei. Das wirst du nicht tun, Leskov, das wirst du nicht tun. Ja, du bist du, weißt du, was du bist? Rufi, du bist ein illegaler Alien. Du wirst mit dem nächsten Viehtransporter... Yes, wirst du zu... Wirst du zurück, nach die Forschung gebracht wird. Sag es, wo sie ist. Sag mir, wo sie ist. Oder deine letzte Stunde ist da. Einen Moment mal. Haben Sie den Russen wirklich verprügelt? Nicht wirklich. Nicht wirklich? Überhaupt nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden geschlagen. Ja, ich habe Sie von Anfang an für einen Feigling gehalten. Das Wort wurde für mich erfunden. So, was ist also wirklich passiert auf dem Flohmarkt, Sie harter Bursche? Dwisti. Ja, stimmt. 50. Stimmt schon, kannst du mir glauben. 300. 400. Und, nun? Du will wissen, scharlachrote Kaiserin. Ja, genau. Heiget Friedhof London vielleicht. Tot? London wollte immer liegen, neben Karl Marx. Ich hab dir keine 400 Euro gegeben, damit du mir sagst, dass sie tot ist. Heiget Friedhof. Wenn nicht tot, dann Köpenick. Köpenick? Hören Sie. Meine Aufgabe ist es, Ihnen zuzuhören, in Ihre Angstzustände hineinzuschauen und Ihnen zu helfen, einen Ausweg zu finden. Es ist nicht meine Aufgabe, Ihnen einen Rat zu geben. Ja, und? Stopp! Sie sind längst schon zu weit gegangen. Wissen Sie eigentlich schon, dass ich inzwischen die Fernbedienung für Auleis geworden bin? Ich muss nur an eine Radiosendung aus jener Zeit denken und es schaltet sich ein und immer der richtige Sender. Gut, könnten Sie bitte ausschalten? Ich versuche mich zu konzentrieren. Ich warte auf die Baseballergebnisse. Ja, ich weiß, von 1954, aber das reicht jetzt. Genug, okay? Dusty Rhodes back for Urban. And again, the Roaster's sensational pinch hitter comes through. The kids want to earn some money. Ich brauchte seine 25 Cent nicht und ich mochte auch seinen Geruch nicht. Da war Alkohol in seiner Aura, wenn schon nicht in seinem Atem. Wie bei meinem Vater. Bitte Deutsch! Sure. Gib deinen Freund so lange das Radio. Warum habe ich das gemacht? Jung und naiv ist keine Entschuldigung, nicht mal mit 11 Jahren. Wir waren Straßenkinder in New York, da kann man keine Unschuld vorgeben. Warum? Atemübungen. Scheiß drauf, ich versuche mich zu konzentrieren. Worauf? Auf sein Gesicht, seine Stimme, sein Geruch. Wo ist dein Radio? Mist, meine Mutter. Sie ärgert sich über das Radio. Und was passiert dann? Sie führt mich in alle Kneipen der Umgebung. Siehst du ihn? Nein, Ma, er hat die U-Bahn genommen und ist längst über alle Berge in einem anderen Stadtteil. Und dort hört er sich das Baseballspiel an, auf meinem Radio. Es sei denn, er hat es gleich verkauft. Verkauft? Klar. Er könnte ja ein Alkoholiker gewesen sein, wie Sie sagen. Oder ein Junkie. Vielleicht brauchte er nur ein bisschen Kleingeld für einen Schuss. Wollen Sie damit sagen, er hat Owl Eyes für einen Schuss verschenkt? Wer kann was anderes beweisen? Die scharlachrote Kaiserin. Dazu bin ich nun verdammt gehen. Stundenlang, jeden Tag. Um meine Pulsfrequenz hochzuhalten, um meinen Blutdruck zu senken. In den Zeiten von Owl Eyes war ich aktiv, sportlich. Aber seit Jahren habe ich meinem Hirn den Vorzug gegeben. Und nun zahlt mein Körper, ein komplex atrophierter Stimmwegen, den Preis für jahrelangen Bewegungsmangel. Also sagt man mir, dass ich gehen muss. Mit regelmäßigen Schritten. Dann schneller werden, wieder verlangsamen. Und dabei die Atemübungen machen. Was letztendlich dazu ging, mich zum Objekt zu machen. Dieses Ding, das ich bin, das ich seit über 60 Jahren war, tut es nicht mehr, weil es ein Leben damit verbracht hat, sich selbst wahrzunehmen. Und das hat alles bis an die äußerste Grenze gebracht. Bis zu dem Punkt, wo ich, wie schon gesagt, mitten auf der Straße nicht mehr da war und mehrere Schritte hinter mir selber herlief. Niemand hat gefragt, ob es wirklich Sinn macht, die Organe in Gang zu halten. Oh, zum Teufel soll das alles. Nein, hör nicht auf zu gehen. Früher oder später gewöhnst du dich daran und fragst nicht mehr, warum. Sie sind also den ganzen Weg von Kreuzberg bis nach Köpenick marschiert. Wegen einem Radio? Ja, wegen dem da auf meiner Schulter. Naja, also wenn Sie schon eins haben, junger Mann, dieses Radio, dann können Sie es doch nicht suchen. Ich werde es nie wirklich haben, bis ich denjenigen finde, der es mir vor 54 Jahren geklaut hat. Können Sie das verstehen? Ich kann es auf meiner Schulter tragen und allein mit meinem Willen einschalten, aber es ist nicht mehr so, wie es war, wie es damals war. Unsere Beziehung ist irgendwie angeknackst. Ja. Owl Eyes hat mir nie verziehen, dass ich sie an jedem Tag aus der Hand gegeben habe. Na, was wollen Sie von mir? Ich habe gute Gründe zu glauben, dass Kabalewski das Radio von Ihnen bekam. Es gibt keine andere Erklärung dafür, wie es sonst in die DDR gekommen sollen. Sie konnten damals nach Belieben aus- und einreisen. Ich hatte mit Kunsthandel zu tun, nicht mit Radios. Aber, am 14. September, die New York Giants waren drauf und dran, die Weltmeisterschaft gegen die Cleveland Indians zu gewinnen. Und es war fast Zeit für das dritte Spiel. Es war ein Samstag. Der Make-Believe Ballroom war fast zu Ende. Es gab eine neue Nummer 1 in der Hitparade. Hören Sie. Ja. Ich war in Rostock an diesem Tag und half einem Kunsthändler, seine Sammlung über die Grenze zu bringen. Ich nahm $1,000 dafür. Mein Vermögen für einen in der Ostzone, vor allem damals. Ich brauchte das Geld nicht. Ich war eine reiche Amerikanerin. Dann war es also ganz leicht für Sie, mein Radio zu schmuggeln. Seien Sie nicht albern, junger Mann. Ich habe nie irgendetwas schmuggeln müssen. Ich bin mit meiner Ware einfach durch die Grenze gegangen, indem ich Papiere vorzeigte, von denen jeder wusste, dass sie falsch waren. Ich sagte zu den Grenzpolizisten, hier in Berlin ist alles zu einfach, zu offen. Und deshalb braucht man eine Mauer. 1954. Die dachten, ich sei verrückt. Und Auleis. Wie viele Jahre ist es her, seit ich so ein Radio an meine Wangen gehalten habe? Und wer hat Ihnen das Radio gegeben? Niemand hat mir je etwas gegeben. Ich hatte es einfach. In welchem Jahr war es? Ach, woher soll ich das wissen? Was war das erste Programm, das Sie damit gehört haben? Es hieß Als Bald. Das war 1957. Also hatten Sie es ab 1957, bis Sie es Kabalewski gab. Ich hatte ein Radio. Ich weiß nicht, ob es dieses hier war. Vielleicht war es auch grün statt rot. Ja, ja, olivgrün. Wie meine Augen damals. So wie Sie es eben gestreichelt haben, Auleis kennt sie. Sie würde sich nicht von irgendwem so anfassen lassen. Hören Sie nur, wie sie schnurrt. I was a communist for the FBI. Sagen Sie mir, wer hat es Ihnen gegeben, 1957 in New York? Was ist Ihnen das wert? Na kommen Sie schon, Sie brauchen doch mein Geld gar nicht. Aber Sie brauchen meine Information. Was verlangen Sie? $1,000. Das ist ja wahnsinnig. Nein, aber Sie, junger Mann, ein klinisch Verrückter und Besessener, der auf der Straße herumlaufen und einem Radio nachjagen darf. Ich nutze Sie nur aus. Okay, Hexe. Einverstanden. Also? Der Syrer hat so ein Radio zurückgelassen. Wer ist der Syrer? Absuno Gallo. Absuno Gallo? Der hat Ihnen mein Radio gegeben? Ein Radio. Eines Nachmittags waren wir in meinem Bett in Brooklyn in einen tödlichen Kampf verwickelt. Und er ließ es zurück. Er hat nie gewagt, zurückzukommen und es sich zu holen aus Angst. Er könnte verbrennen beim Wiedereintritt in meine Atmosphäre. Leimi, wurde dem Präsidenten Chiket geklaut? Na, hören Sie mal, Sie haben bisher nie erwähnt, dass er einen syrischen Akzent hatte. Ja, ich muss es ausgeblendet haben, aber jetzt bin ich mir ganz sicher. Das ist absurd. Sie wissen nicht, ob es derselbe Mann war oder gar dasselbe Radio. Was erhoffen Sie sich eigentlich von alledem? Maul Eis wurde entführt und fordert Vergeltung. Maul Eis ist ganz aufgedreht, weil wir auf dem Weg sind, Gerechtigkeit zu fordern. Es lässt sich nicht mehr ausschalten. Ihre Batterien sind tot, sie ist an keinen Stecker angeschlossen, aber sie dröhnt hier auf meiner Schulter genauso wie in jenen Tagen, als ich auf der Höhe meiner Pubertät war. Das war genau die Musik, die sie damals spielte. Es ist Mitternacht in New York. Ich höre die Jazz-Sendung von Symphony Sid. Da lebt er noch, dieser Absuno Gallo. Ach, junger Mann, ich weiß nicht einmal mit Sicherheit, ob ich selber noch lebe. Ich muss ihn finden. Ich nehme das nächste Flugzeug. Wo genau in Syrien lebt denn dieser Kerl? Kreuzberg. Thank you. Kreuzberg. Dort landete ich vor 35 Jahren, als ich von einem psychopathischen Berliner Ehemann beinahe ermordet worden wäre. Nur, weil ich in seine Frau verliebt gewesen war. Ja. Es wäre damals wohl vernünftig gewesen, irgendwo ganz anders hinzufliehen, ins Exil zu gehen. Aber ich sagte mir, in der Stadt zu bleiben, wo man fast umgebracht worden ist, bedeutet auf jeden Fall, seinem eigenen Schicksal nahe zu bleiben. Und dort habe ich mich für immer von meiner Kultur entfernt, von meiner Muttersprache, von meiner Mutter. Aber wie stolz wäre meine alte rote Mutter gewesen, wenn sie erfahren hätte, dass ich durch dieses Exil nur ein paar Straßen und einige Checkpoints von der Karl-Marx-Allee entfernt wohne. Ja, ich fahre jetzt also mit der S-Bahn-Linie 41. Und steige dann um Richtung Kreuzberg, wo ich meine verwundete Jugend einfordern will. Okay, okay. Tun wir mal so, als wäre es wirklich er, den Sie finden. So unwahrscheinlich es auch ist, sagen wir mal, es ist dieser Hapsuno Valo. Können Sie ihm nicht einfach vergeben? Vergebung? Vergebung ist nicht in meinem Repertoire. Ich bin kein Christ. Seit dem Tag, an dem es geschah, hatte ich nichts als Rache im Sinn. Sie? Ein pazifistischer Feigling? Ja, genau deswegen. An jenem 14. September 1954 folgte ich ihm auf der New Yorker U-Bahn, dem Interborough Rapid Transit zwischen North Bronx und Upper Manhattan, obwohl ich das nie allein dürfte. Und das bedeutete Streit mit der Mutter. Where's your radio? Aber ich musste ihm folgen. Aber wie konnte ich hoffen, ihn jemals zu finden in einer Stadt von der Größe von New York? Ich hatte kein Geld für die Fahrkarte, also kletterte ich über die Sperre, als ich die Bahn kommen hörte, und rannte auf den Bahnsteig, ehe ein Polizist mich schnappen konnte. Stell dir mir vor, dass mein Peiniger mir immer um eine Bahn voraus sei. Dass ich an jeder Station nach ihm Ausschau halten würde. Tremont Avenue, 125th Street in Harlem, 42nd Street und Grand Central, Bleecker Street, Spring Street. This is a Brooklyn Bridge bound 6th train. Stand clear of the closing doors, please. In der Bowery, wo heruntergekommene Außenseiter wie dieser Hapsuno Galo früher oder später landen mussten, da würde ich aussteigen. Sie wissen doch gar nicht, dass er Hapsuno Galo heißt. Und aus der Ferne sehen, wie er in ein heruntergekommenes, von Ratten infiziertes Gebäude geht, an dem ein Schild hängt. Zutritt für Hunde, Hausierer und rachsüchtige Kinder, die tragbare Radios suchen, streng verboten. Trotzdem werde ich hineingehen. Was hatte ich zu fürchten? Ich würde ihm bis auf eines der Dächer von Manhattan folgen. Und ihn dort finden, mit Owl Eyes auf seiner Schulter. Und versunken in die Übertragung des Baseballspiels, das ich an jedem Nachmittag hätte hören wollen, ganz nahe an meinem Ohr. Ja, die New Yorker Dächer sind legendär. Die meisten meiner Freunde rauchten dort ihre erste Zigarette. Sie griffen das erste Mal unter einen Rock und erlebten ihre ersten urbanen Abenteuer. Ich ließ damals von dort oben wassergefüllte Ballons auf alte Damen fallen, die unten auf der Straße vorbeigingen. Hapsuno Galo! Einen Augenblick mal. Wo sind Sie jetzt? Canal Street. Chinatown. Blick über den Broadway. Ich kann von hier aus die Brooklyn Bridge sehen. Ist da jemand bei Ihnen? Er versucht zu fliehen, aber in meinen Ketzschniegern bin ich schneller. Da ist eine Lücke zwischen zwei Häusern, vielleicht 1,5 Meter breit. 6 Etagen bis hinunter zum Straßenpflaster, falls man es verfehlt. Er rennt hin und springt hoch. Gott, hoffentlich lässt der Auleis nicht fallen. Er schafft es und ich springe hinterher. Aber mein Fuß bleibt an einem Ziegelstein hängen. Jetzt hänge ich an der Regenrinne und meine Beine baumeln über dem Abgrund. Langsam ziehe ich mich wieder hoch. Er kann nirgendwo anders hin. Da sind keine Dächer mehr, nur noch ein freier Raum und ein 6 Etagen tiefer Abgrund in die Vergessenheit. Voller Angst reicht er zurück und bettelt um Gnade, aber für einen Mann, der meine Kindheit gestohlen hat, gibt es kein Pardon. Ich muss ihn nur ansehen, meinen mordlüsternen Blick auf ihn richten. Stopp! Gehen Sie sofort von dem Dach runter! Dach? Ich halte mich fern von Dächern, seit ich 15 bin. Mir wird da oben schwindelig. Was auch immer. Machen Sie Ihre Atemübungen, gehen Sie nach Hause, trinken Sie eine Flasche Whisky. Keine Zeit, Professor Panik. Ich bin unterwegs zu ihm. Machen Sie keinen Unsinn. Ich will ihn nur sehen, ihm ins Gesicht schauen. Dann gehe ich wieder. Versprochen. Versprochen. Ich habe 54 Jahre gebraucht, sie zu finden, Absolo. Wo ist er? Sitzt in der Badewanne. Sie können doch nicht einfach in das Badezimmer eines fremden Menschen gehen. Sein Körper ist voller Geschwüre. Ein Schlauch pumpt kaltes Wasser auf ihn. Fassen Sie ihn nicht an. Es könnte eine ansteckende Hautkrankheit sein. Erkennen Sie mich wieder? Hapsuno? Wie zum Teufel könnte er? Vor 54 Jahren, da haben wir uns zum letzten Mal gesehen. Auf einer Straße in der Bronx. Sie sagten zu mir... Alleine. Wurde dem Casino die Ticket gelauert? Erinnern Sie sich daran, Eulenaugen, Auleis. 1957 ließen Sie es in Brooklyn bei der scharlachroten Kaiserin aus Köpenick. Woher hatten Sie es? Das will ich wissen. Ich weiß nur, dass Sie es 1957 hatten. Da bleiben 3 Jahre, für die Sie Alibis erfinden müssen. Und was antwortet er? Nichts. Er brabbelt nur in einer Fremdsprache, die ich nicht kenne. Aber ich kann in seinem Gesicht lesen, dass er auch Reis kennt. Er hat offensichtlich einen lange verlorenen Freund wiedergefunden und fängt an, in der Wanne herumzuplanschen wie ein Frosch. Er ist offensichtlich ein seniler alter Mann. Ich mache ihm einen fairen Prozess. Auleis wird Richter sein. Denn Auleis wird natürlich Angst vor dem Mann haben, der sie entführt hat. Sehen Sie? Sie will nicht einmal spielen für Sie. Den ganzen Weg in der S-Bahn hierher ließ sie sich nicht abschalten. Und jetzt, in ihrer Gegenwart, duckt sie sich. Absolut, Galo. Sie ist gelähmt vor Angst. Okay, ich werde Auleis an den Stecker anschließen. Um Himmels Willen, schließen Sie es nicht in der Nähe des Wassers an. Warum nicht? Das ist gefährlich, wenn es ins Wasser fällt. Ins Wasser fällt? Hören Sie, Absolo. Es ist Samstagmorgen in der Bronx. Ein perfekter Herbsttag mit nicht zu viel Wind. Es gibt eine neue Nummer 1 in der New Yorker Hitparade. Kennen Sie die? Das ist mein tragbares Röhrenradio Zenit Auleis, Modellnummer KV112R von 1953. Heute bin ich mit ihr auf der Straße und meine Mutter ruft mir nach. Das liegt ja nicht auf der Hand. Es hat mich $42.99 gekostet für deinen Geburtstag. Nein, Ma. Ich trage es auf meiner Schulter, um Eindruck auf die Mädchen zu machen, die in die andere Richtung schauen mit meiner Akne. Mit wem reden Sie da? Mit meiner Mutter. Was geht hier vor? Weizsam. Everybody. Sie spielt eine Nebenrolle in Lights Out. Eine Horrorshow, die ich unter die Bettdecke gekuschelt zu hören pflegte. It is later than you think. Dieser Feuerwehr sitzt ein Mann neben einer Badewanne, in der sein Opfer badet. Da steht ein elektrisches Gerät am Wannenrand. Sagen wir mal, ein Radio. Und der Mann weiß, dass er seine lebenslange ersehnte Rache vollziehen kann, indem er das Gerät einfach ins Wasser schubst. Aber dann hört er plötzlich die Stimme seiner Mutter aus diesem Radio. Du solltest dich jetzt zusammenreißen, Kleiner. Ich hatte mich noch nie so in der Hand wie jetzt, Ma. Atemübungen. Wir sind keine Rächer, mein Kleiner. Tu dem alten Mann nichts. Er ist doch nur ein armer Kumpel aus der Arbeiterklasse, der ein paar Cent brauchte, um seine Familie durchzubringen. Ich muss es tun, Ma. Er hat mein Schicksal aus der Bahn geworfen. Nicht! Nicht! Nicht! Nicht! Nicht! Aber Ma! Er muss für mein Unglück bezahlen! Er hat mein Radio gestohlen, Ma. Und mein Stolz. Und nun hast du ihn wieder. Und das Radio. Ich hatte mein ganzes Leben lang Angst, Ma. Angst vor allem. Angst, mir weh zu tun, anderen weh zu tun. Bis ich Auleis in dem Schaufenster von Radio Art in Kreuzberg entdeckte, da wusste ich, dass solange ich noch laufen und denken und hassen kann, ich es mir schuldig bin, endlich erwachsen zu werden. Schau mal, wie weit du gekommen bist, um ein Mann zu werden nach all diesen Umwegen. Du brauchst nichts mehr zu beweisen. Hol einfach nur das Radio aus dem Wasser. Aber... Tu es einfach. Do it. Scheiße. Mal, es ist ein Bockobart. So ist besser. Ich sage, ich will kommen, ich hole ihn auf. In der Berliner S-Bahn. Wo ist dein Radio? Where's your radio? Hier, gleich neben mir, Ma. Auf dem Sitz der S-Bahn. Ich kann dich aus dem Lautsprecher hören. Es hat mich einige Zeit gekostet, aber Eulenaugen gehört jetzt wieder mir. Nächste Station, Brooklyn Sea. Hörst du mich? Funktioniert es? Nicht im klassischen Sinn. Es gibt keine Batterien mehr dafür. Die Röhren kriegen Sprünge. Und sie sind unersetzbar. Eines Tages wird sie aufhören zu funktionieren. Und nichts weiter mehr sein als ein paar Drehknöpfe auf Plastik. Aber dich, Ma, ja, dich höre ich ganz deutlich. Nächste Station, Harlemberg. Vergiss nicht, deine Blutdruckpillen zu nehmen. Keine Sorge, Ma. Und mach deine Atemübungen. Die brauche ich nicht mehr. Wie kommt denn das? Ich habe keine Panik mehr, Ma. Bleib dabei, mein Sohn. Deine Zeit wird knapp. Ich werde mein Bestes tun. Dein Bestes konntest du immer, mein Sohn. Du hast nur eine Zeit lang vergessen, wer du bist. Jetzt bist du wieder ein Held. Wenn du das sagst, Ma. Wer sollte es sonst sagen? Wer würde es sonst sagen? Nächste Station, Broadway Allee. Übergang zu den U-Bahn-Linien BMT, IND, the D-Train and you can take the A-Train. Lass Owl-Eyes nicht in der S-Bahn liegen. Werde ich nicht. Kommst du zum Abendessen? Are you coming to dinner? Es gibt dein Lieblingsgericht. Tiefgefrorene Steaks mit Ravioli aus der Dose. Frozen Steaks with Ravioli out of the can. Nächste Station, Rockefeller Damm. Ich versuche es, Ma. Aber der Zug fährt durch lauter Stationen, die ich nicht kenne. Fährt durch lange Tunnel. Und kommt in Landschaften heraus, die ich noch nie gesehen habe. Ich weiß, dass ich an der richtigen Haltestelle eingestiegen bin. Aber die Perspektive ist ganz unscharf geworden. Ich werde wahrscheinlich sehr spät kommen, Ma. Station. Zurückbleiben, Brücke. Warte nicht auf mich. Zurückbleiben, Ma. Eulenaugen. Hörspiel von David St. Meyerowitz. Nächste Station. Flatbush Chaussee. Es sprachen Erzähler Thilo Brückner. Professor Panik, Felix von Manteuffel. Alma, Katharina Schmalenberg. Die scharlachrote Kaiserin, Gisela Trove. Die Mutter, Leslie Malton. In weiteren Rollen Amil Gorgis, Klaus Manchen, Karl-Heinz Koinski, Viktor Schulmann, Erik Hansen sowie Tom Vogt, Hans-Gerd Hasel und Jonathan Awa. O-Töne New York, Avril Meirowitz. Ton und Technik, Peter Awa und Wenke Decker. Regieassistenz, Arna Vogel. Regie, David Zane Meirowitz. Nächste Station, Delta Werder Platz und 7th Avenue. Eine Koproduktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit Radio Bremen 2008.